Abschnitt 39 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kriegslenz, Mai 1918. Goldner erster Maientag. Frühling, Sonne, Vogelschlag. Durch die Tannenwipfel rauscht Bergwind und ein Hase lauscht. Ferner Kirchenglockenklang schwingt verträumt den Wald entlang. Jedes Gras und jedes Kraut ist vom Frühling übertaut. Frieden atmet Berg und Tal. Aber Friede war einmal. Holder Lenz, du bist erkrankt. Gott der Herr hat abgedankt. Ende von Abschnitt 39.